Es grenzt an ein Wunder, dass das merkwürdige Ding in unseren Köpfen überhaupt funktioniert. Doch manche Wunder werden erst sichtbar, wenn etwas schief geht. Expedition ins Gehirn.